holen. So. Es ist Stefan und Florentin, sie gehen Hand in Hand. Sie haben viel geleistet, das ist doch allerhand. 2016 ist vorbei und sie haben 2016. Doch es kommt 2017. Stefan Tissler ist heute mit dabei. Und Florentin Willenreck ist dabei. In der letzten Folge des Jahres 2016, ein letztes Mal sind wir zusammengekommen in unserem behaglich neuen... Behaglich! Es ist, oh Gott, es, oh, wir müssen, aber wo behaglich, wir müssen die Heizung ausmachen. Hashtag Behaglichkeit heute. Wir müssen die Heizung ausmachen. Das ist die letzte Anmoderation, in der wir uns gerade befinden, des Jahres. Ja, und ihr könnt es euch auch so vorstellen, unser Studio ist komplett leergeräumt. Alles, was übrig geblieben ist, ist nur noch ein Tisch und zwei Mikrofone, mit denen wir jetzt aufnehmen. Ist ein bisschen wie Hogwarts, so in diesen Shots, wo es danach in die Ferien geht, Weihnachten, wo dann auch schon, wo die noch Schach spielen im ersten Teil und im Hintergrund schon die ganzen Leute mit Koffern stehen. Der Flur ist voller Leute mit Koffern, die sich gerade Hände drücken. Hände ringend in den Armen liegen. Was auch immer das ist. Und die Sweater berühren sich, was so ein Knautschgeräusch gibt. Ja, was für die Tontechniker ein enormes Problem war bei den Dreharbeiten von Harry Potter. Ach Gott. Und dann schwierig. Stehen Leute auf dem Flur und gehen jetzt nach Hause langsam. Hab ich ein Gain oder was? Ach ja. Du, wie war dein Jahr? Wie war dein Jahr? Wie war dein 2016? Ach ja, 2016 hat natürlich eine Menge Änderungen mit sich mitgebracht. Das hat eine Menge Schwierigkeiten. Der große Umstieg natürlich, unser neuer YouTube-Kanal ist gestartet, ne? Funk ist gestartet. Vermisst du das Neo-Magazin? Manchmal schon ein bisschen, so, also die Aufzeichnungen auf jeden Fall schon. Das war immer so ein Event und dann so ein Schlagzeug ist laut. Und das Essen. Man war ist immer in toll. Aber so ein Schlagzeug ist richtig laut. Und wenn du da im Studio stehst und denkst dir, ja mein Gott, Leute reden, habe ich auch schon mal gehört. Und dann diese Schlagzeuge und du denkst dir, um Gottes Willen, ist und das die laut. Besseren Schlagzeuge, die klingen ja nicht besser, die sind einfach nur lauter. Ja. Das wissen viele nicht. Ja, ich kann mich noch ganz dunkel an meinen Kindergarten erinnern, wo wir auch mal so einen Vater von einem Kindergartenkind, wie sagt man eigentlich, Kamerad, Genosse im Kindergarten, ich weiß gar nicht, was man sagt, Kollege, Kollegus? Kindergarten. Ich glaube Kollege einfach, oder ein Kollege im Kindergarten. Ja, oder so Kommilitone. Vater eines Kommilitonen hat Schlagzeug gespielt und der ist eines Tages einfach aufgetaucht. Ja, und dann waren wir alle in der Turnhalle und er war in der Mitte der Turnhalle und hat Schlagzeug gespielt. Holy. Und die Kinder standen alle so ganz am Rand gedrückt, so um die Turn außen an der Turnhalle rum und haben sich alle die Ohren zugehalten und manche haben geschrien, weil es so laut war. Und der in der Mitte so Kinder, jetzt mal Schlagzeug. Und alle so brechen zusammen vor Schmerz. Und dann noch so eine übertriebene Show aus dem Nichts mit Pyro. Ja. Also, wo kommt das denn jetzt her? Und von der Deckriesen auch so die Laura fängt an zu brennen einfach, läuft durch die Gegend, furchtbar an. Aber wie, ich finde das auch mal, wenn Unterhaltung nach hinten losgeht und dann schreiende Kinder. Es ist so laut. Nee, das war wirklich traumatisch. Ich kann mich da immer noch dran erinnern, dass es sehr unangenehm war und alle so die Ohren zugemacht haben. Ja, unser damaliger Schlagzeuger, der hatte ein Knalltrauma. Und zwar hat er dann eine Mittelohrentzündung als Baby zu Silvester. Und das war wohl so laut und so schlimm für ihn in den Ohren, dass er ein Knalltrauma davon getragen hat. Und als Therapie hat er dann angefangen, Schlagzeug zu spielen, um sich selber zu therapieren. Und wird auch immer so zusammengezuckt, wenn er auf die Snare gehauen hat. Immer sag mal, so ein Fest. Das war unsere Choreo immer so. Alter, Biggie sagt, Boom ist die beste Band aller Zeiten gewesen. Einfach komplette Vollbehinderte, so die Inklusionsband. Downy, System of a Down. Schlagzeuger hat ein Knalltrauma, der Gitarrist nur eine Hand, der Keyboarder hat keinen Kopf mehr. Hey, we don't give a fuck! Übrigens, unter anderem könnt ihr uns euch 2017 auch freuen auf die große Biggie sagt, Boo Podcast-Folge. Da könnt ihr noch eure, ist das so interessant. Weißt du, wir erwähnen irgendwie irgendeinen Scheiß nebenbei, weil wir sagen mal, ja, ich glaube, irgendwo in Ägypten gab es mal Stonehenge. Und wir kriegen 50 Dokus geschickt. Und wirklich Referate und so PDFs, die jemand zusammengestellt hat, so mit Farben und so zum Thema Ägypten und Stonehenge und so. Aber wenn wir mal wirklich aufrufen, hey, schickt uns Fragen zu Bing, sagt Boo. Nope, nichts, nothing. Gar wenn wir, nichts. Wenn wir beim anderen Podcast irgendwie Suggestions wollen für Wörter, auf Basis dessen der Podcast erst funktioniert, nope. Nichts, gar nichts. Ja, als wir gesagt haben, spendet an die Krebshilfe, nichts. Ich stelle mir einen Improabend vor, wo wir da stehen und sagen, ja und, was ist euer Wort? Leute, irgendwas. Publikum sagt nichts die ganze Zeit. Und dann, es kommt nicht zustande. Okay, habe ich da David Bowie gehört? Alles klar. Und dann bauen sie ganz traurig alles wieder ab und gehen einfach nach Hause und so und kriegen das Geld zurückgezahlt werden, weil es einfach nicht funktioniert. Ja, wir haben mit Impro-Podcast angefangen, auch ein lang gehegter Traum von uns beiden. Wir waren in New York. dieses Jahr das, auch. Das war ein Highlight dieses Jahr. Das war ein absolutes Highlight, ja. Was New York war super. An was erinnerst du dich am liebsten an New York? An das so Rumgelümmel und rumgelaufe, so die Straßen und die Fassaden, ich schaue gerade auch Seinfeld und so, und das ist einfach so viel geil, ich wäre da gern gerade. Ja. Und so, da gibt's so viele coole Sachen. Ich war gerne im Supermarkt, das war ein großes Event. Unglaublich! Die Menschen! Ja, oder der Markt halt. Und dann sind wir, wie wir dann abends an dem Hudson River noch allein gelaufen sind, Hand in Hand. Fantastisch. Im Laternenlicht. Und ich fand Les Miserables war ein tolles Erlebnis für mich. Toller Song. Tolles Song. Impro war richtig geil. War für mich ein Comedy-Katalysator dieses Jahr. Diese Impro-Sachen, die wir gleich haben, ist auch Stand-up und so. Und wir haben Louis C.K. gesehen dieses Jahr. Wahnsinnig tolle Dinge. Wir haben tolle Leute kennengelernt. War toll. Wir wurden beim New Magazin rausgeschmissen, haben uns unseren eigenen mittelmäßig laufenden YouTube-Kanal mit, wir machen da so Vlogs und Let's Plays und sowas in der Richtung. Das läuft so, geht so. Und, ja, ein bisschen anstrengend. Und naja, 2017 finde ich vor allem spannend. Was hast du für Pläne? Ich habe zum Beispiel Lust, habe ich ja schon aufgesagt, Stand-Up zu machen. Ab März will ich richtig durchstarten. Glaube ich, funktioniert gar nicht. Warum hast du dir gerade März ausgesucht? Also so oft sind ja so Vorsätze dann direkt ab Januar. Nee. Aber du hast direkt gesagt, so ja, ich bin Puffer. Ich bin so faul. Ich bin einfach so müde. Ich bin seit Wochen nur noch müde. Und ich glaube, ich bin bis März müde. Ja. Und dann ab dann kann ich durchstarten mit sowas. Das ist, glaube ich, was ich durchstarten will. Ich würde auch gerne mal eine Serie, eine Sitcom umsetzen oder sowas. Das wäre cool. Macht man ja nicht alles. Nee, macht man ja nicht. Macht man nicht. Schieben ja die meisten vor sich, ja, so mal eine Sitcom schreiben. Aber macht man ja eh nicht, ja. Das kennt man ja. Ach, ey. Ich meine, die meisten Hörer draußen haben eine halbe Effie Briest in der Schublade, aber schreiben es nicht zu Ende. Warum nicht, Leute? Schreibt es zu Ende. Das ist Literaturgold, was da liegt. Da ist der Literaturnobelpreis. Liegt in eurer Schublade zu Hause. Macht die mal. Macht die mal zu Ende. Ja. Was sind deine Vorsätze? Ach, gut. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, so ein bisschen mehr. Dass einem schneller Dinge einfallen vielleicht. Dass ich ein bisschen kreativer bin, dass ich bessere Vorsätze habe für 2018. Das ist mein Vorsatz, dass ich mir im Laufe des Jahres bessere Vorsätze überlege. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut soweit. So, ich schlafe recht wenig die letzten Monate, so dass es mir aufgefallen. Aber da kann ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel dran ändern. Ja, Alter, Rockstar-Leben hier. Du, für schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin, sag ich so. Sag ich sehr selten. Aber, ja, also ausgesprochen selten. Ja. Aber geht's ja nicht auch so, dass, obwohl das komplett paradox ist. Das Pokémon, meinst du? Dass man das Gefühl hat, dass ab Januar ab dem 31.12. was Neues beginnt. Ja, obwohl es einfach arbiträr ist, dass man das da alles Jahr startet. Ja, das ist komplett Quatsch. Also das ist einfach, hat irgendwer entschieden, dass genau da der Punkt ist, an dem die Erde steht, wo das Jahr dann neu beginnt. Aber da ist ja keine Mauer, durch die Erde geht oder so, sondern es geht einfach weiter. Aber man hat das Gefühl, da ist es, ab jetzt muss ich neuer Mensch sein. So, das ist das Jahr, in dem ich 23 werde. Das ist das Jahr, was jetzt beginnt. Da muss ich kreativ mehr leisten. Man macht sich selber ein bisschen verrückt. Ich glaube, es ist ein neuer Start. Ich glaube, es ist für Menschen wichtig, solche Zyklen zu haben. Einfach zu sagen, es ist ein neuer Start. Ich kann mal irgendwas hinter mir lassen und dann nochmal neu anfangen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Tatsächlich ist ja rein psychologisch gesehen die christliche Beichte eine sehr gute Idee. Weil Menschen, die beichten, schlicht und einfach moralischer leben, weil sie immer wieder von vorne anfangen können. Weil jemand, der nicht irgendwie beichtet, der bringt irgendwie einmal irgendwie eine Katze um oder so, dann sagt, na gut, ich bin eh verloren. Beichten nicht ein Freifahrtschein, nicht moralisch zu leben? Naja, aber du kriegst ja immer wieder eine neue Chance. Du kannst ja immer wieder alles. Von einer Instanz, die du ausgedacht hast. Ja, nee, aber trotzdem, das hat ja trotzdem Wert. Wenn du das Leute sagen, so existiert das ja trotzdem. Wenn du das gesagt bekommst, deine Sünden sind vergeben, dann hat das mein Unmut will irgendwo hin. Ja, aber da ich habe in meinem TED-Talk oder sowas gesehen darüber, dass es eine gute Idee ist, dass wenn man Leuten immer wieder eine neue Chance gibt, sie sich dann zumindest mal irgendwie eine Woche lang anstrengen und dann zumindest gut sind, dann natürlich wieder schlecht werden, ist ja klar, aber zumindest man diese Woche gewinnt, was insgesamt auf ein ganzes Leben gewirkt, richtig, richtig viel Zeit, richtig viel Asche. Ja, und du kannst dann einmal ein T-Shirt drucken, wo oder ein Tattoo stechen, wo zu dir geschrieben draufsteht, dass du nach dem kategorischen Imperativ leben sollst, sondern hast du auch ein besseres Leben. So, es gibt doch viel bessere Methoden als fucking Beichte, wo du dir halt, das ist doch ein Freifahrtschein, um Scheiß zu machen. Du kannst ja auch morden, du kannst ja allen Scheiß machen und danach sagen, ich habe übrigens, aber guck mal, leider habe ich gemordet. Ja, kein Ding. Das Schulsystem, die Schulklassen, war doch auch immer so, du hast das Jahr verkackt und dachtest dir, gut, das Jahr ist verloren, scheiß drauf und hast gegen Ende eh nur noch Schwachsinn gemacht, aber beim nächsten Jahr hast du mir gesagt, okay, jetzt wird's wieder gut. Stell dir mal vor, die Schulzeit wäre ein langes Schuljahr gewesen. Dann würdest du irgendwann nach zwei Monaten hättest du keinen Bock mehr. Nein, weil du nach zwei, ach komm, halt, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Weißt du, auf dich habe ich auch keinen Bock mehr. Ich habe mir jetzt ein Jahr lang deine Scheiße gegeben. Hier jede Woche diese Kretzeis. Passieren so viele verrückte Sachen. Ja, Boosted Board, der Titzler, ich kann es nicht mehr hören. Es reicht mir unter jedem fucking Video, in jedem Kommentar, der Titzler, da hätte ich mir einen Titzler erwartet. Mein Gott, ey, man muss auch mal Schluss machen, man muss auch mal sagen, es reicht. Wem sagst du das? Mir oder wem sagst du das? Ja, immer die. Ich schreibe die Kommentare doch nicht. Nee, weißt du, was ich mir gerne wünschen würde für 2017? Von mir? Mehr Originalität. Von wem nicht denn? Immer, von allen einfach mal. Okay. Einfach nicht das mal immer, einfach mal, nicht mehr dieses konstante Wiederholen. Das hat mich, glaube ich, 2016 am meisten genervt, ist dieses konstante Wiederholen. Wir hatten The Force Awakens, Wiederholung. Wir hatten Rogue One, haben wir auch schon alles gesehen. Wir haben alles, wird alles so tot getrieben und immer, ich meine, das war jetzt natürlich auch Last September im Monaco-Jahr, wo ich jede Woche den gleichen Scheiß gesehen habe. Aber es wirkt wie so eine Mühle. Es ist immer dasselbe und dann immer die gleichen Posts und dann kommt wieder, jetzt macht man sein Profilbild in Frankreich und dann in Türkei. Genau. Und dann die ganzen Tode dasselbe. Und immer die gleichen Gags. Es sind immer dieselben Argumente. Man darf jetzt sich nicht irgendwie von Fundamentalisten, und dann geht es wieder von vorne. Das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem von 2016. Oh Gott. Das ist doch kein Problem von 2016. Das ist ein Problem von allen Jahren. So, das Ding, ich finde 2016 hat ein bisschen Abwechslung reingebracht. Es sind viele Menschen gestorben. Es war so, das war ein Neuanfangjahr. Aber auch Gemotze. Das war so das Empire Strikes Back der Jahre. So, okay, jetzt sterben erstmal alle. Ja, denkt euch neue Prominente aus. Denkt euch neue, wir brauchen einen neuen Prince, wir brauchen einen neuen David Bowie, wir brauchen einen neuen, wer ist noch gestorben? Karl Lagerfeld, weiß ich nicht. So, wir brauchen neue Menschen einfach. Das ist, tauscht mal die Prominenten aus. Und dein Schuljahr-Ding ist ein cooles Bit. Hey, Leute lachen darüber bestimmt in den Kommentaren, wenn es positiv ist. Aber auf der anderen Seite, die Zeit, wo du am Ende dann rumslackst und dich benimmst wie das letzte Arschloch, die kannst du, die gleichst du dann aus in dem ersten Einvierteljahr, wo du dich wieder anstrengst, weil du neues Jahr angefangen hast. Ja, aber wenn du ein langes Jahr hättest. Das gleicht sich ja aus. Nein, wenn du ein langes Jahr hättest, würdest du nach zwei Monaten in der Gosse liegen und dann einfach weitermachen, weil du denkst, es ist eben meine ganze Schullaufbahn ist ruiniert. So, und wenn du neu anfangen kannst, sagst du so, jetzt aber. Das ist, ich glaube, der Mensch, man muss, ich glaube, dass die grundsätzliche Essenz des Lebens ist, man muss eine gesunde Harmonie zwischen Wiederholung und Innovation finden. Gewisse Dinge haben zyklische Natur, sind gut, wenn sie sich wiederholen, aber man muss auch mal sagen, jetzt, ich höre jetzt mal auf mit dem Scheiß. So, ich war jetzt die Witzfigur, ich war jetzt der lange, lustige Typ mit der Brille, der irgendwie so eine peinliche Band hatte. Und eine alberne Frisur. Und dann lachen alle wieder drüber. Und mit meinem Boosted Board und ich nehme mich nicht ernst, damit mich niemand auslachen kann. Und so, einfach mal sagen, nee, nächstes Jahr ändere ich mal ein bisschen. Aber da kommt ja auch jetzt nicht viel, da kann man nicht viel von mir, ist wieder viel reinprojiziert. Auch von dir, auch von Figuren wie dir, die mir den Titzler aufprojizieren oder das Boosted Board zum 10. Mal ansprechen und auch sagt, okay, Florentin ist doch jetzt mal du gut. Du hast nur mal 1.000 Euro dafür ausgegeben. Ich wollte es nicht nochmal erwähnen. Taui, nein, das sagen wir dazu nicht. Weniger Versprecher wünsche ich mir. Hundo Milo. Ich wünsche mir weniger Versprecher nächstes Jahr. Ja, gut. Ja, weißt du, Stichwort Innovation. Man kann Duschflaschen verschenken, wo vorne so ein Bild drauf ist von dir. Und das ist ein ganz tolles, Geschenk, was ich mal von meiner kleinen Cousine bekommen habe. Was immer ein ganz tolles Gefühl ist, wenn man in der Dusche steht, an sich selber rumspielt und dann halt seine kleine 7-jährige Cousine einen anguckt, aus der großen Duschflasche. So beschämt die Flasche umdrehst, so. Jetzt nicht, Nina. Nein, gleich kannst du wieder gucken. Die einfach abgeklebt hat oder mit Edding oder das Etikett abgerissen hat oder so. Ja, oder diese Augen hingemalt hat, die zur Seite gucken. So. Das ist so ein tolles, das finde ich, oder ich finde das aber, man kann steht darunter irgendwie frohe Weihnachten oder Happy Birthday oder so. Aber wenn ihr da direkt drunter schreibt, sowas wie, ich sehe dich beim Duschen oder sowas. Ja. Und dann, das finde ich ein tolles Geschenk. Cool. Euch selbst mit so einem bisschen gruseligen Foto, wie ihr auch so wissend guckt, wissend und leicht skeptisch und angeekelt und dann darunter schreibt, bei DM kann man die, glaube ich, machen, dann bei DM unter der Dusche drunter schreibt, ich sehe dich beim Duschen, dann einfach. Ist, glaube ich, ein schönes Geschenk. Macht das mal und macht ein Foto davon, was ihr an uns schickt. zentrale@podcast-will.org. Komm. Ja, finde ich sehr gut. 2017 wird natürlich auch wieder das Jahr der Pufopedia. Die Pufopedia kommt zurück. Ich werde mich über die Feiertage intensiv damit auseinandersetzen. Ich habe die besten Programmierer des Landes zusammengetrieben und wir werden die Pufopedia wieder auf ihre wackeligen Beine bringen, auf der sie vorher stand. Und somit einen weiteren Kosmos für euch aufbauen. Stefan Titze wirft sich gerade die amerikanische Flagge um. Erinnerst du dich noch an der Wahlabend? Oh, der Wahlabend. Der Wahlabend. Der war toll. Bei Jan Böhmermann zu Hause. Das erste Mal, dass ich bei Jan zu Hause war tatsächlich. Hast du die Wohnung vorher so vorgestellt? Ich habe es mir exakt so vorgestellt. Also wie so ein Kinderzimmer. Das ist so wie wenn, das kennt man ja so aus Serien, wenn so ein elfjähriges Mädchen getötet wird und dann die Eltern lassen dann das Zimmer genauso, wie es war. Die verändern dann nichts und dann liegt der Füller noch offen da und die Playboy-Hefte lugen so ein bisschen unangenehm unterm Bett hervor. Aber man lässt es so, wie es ist. Und das Gras, was die Eltern erwischt haben, liegt immer noch liegt da. Rum. So, wir haben es schon gesehen. Ja, der riesige Dildo prangt vorm Spiegel, aber man sagt, das gehört auch zu meiner Tochter auf eine gewisse Art. Zu meinem Sohn. Und man lässt es einfach so, wie es ist. Und so ist Jan Böhmermanns Wohnung auch. Man kommt rein und denkt sich, okay, hier wurde seit langer Zeit nicht mehr so gemacht. Aber wir waren Kameras, live on air. Die Kameras, hat man sich aber eben in der Wohnung vorgestellt. Ja, war wirklich cool. Cooler Abend. Auch, das ist auch schön für nächstes Jahr. Trump. Comedy-mäßig, glaube ich, sehr interessant. Ich freue mich richtig drauf. Ganz, ganz interessante Sache. Ja. Ich freue mich auf tolle Tweets von zwei Accounts. Ja. Die doppelte Menge. Zum Preis von einem. Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, schon spannend, was noch nächstes Jahr so passiert. AfD kommt an die Macht. Terrormäßig auch spannend, was da alles so passiert nächstes Jahr. Ich denke manchmal mittlerweile wirklich in Köln. Ist ja eine Großstadt, wo man auch was erwarten kann und soll. Ja, gestern war ja Bombenalarm im Kölner Hauptbahnhof. Da war ich tatsächlich sogar. Bei mir sind die Züge ausgefallen, musste ich schön umsteigen auf Car2Go. Du bist extra so ein bisschen, hast immer die Tasche so weggeworfen und bist gerannt. Ja, bin ja durch die Gegend gefahren. Prankster. Wurde dann relativ schnell wieder aufgehoben, als man gemerkt hat, dass es irgendwie nur so ein Britzelbrause ein war Hund. Irgendwie. Ein Hund. Ja, ein Isoris war ein Hund. Was? Bombenhund ist ja auch die beste Idee eigentlich. Ja. Nee, Bombenroboter ist die beste Idee. Das ist eh so, weil ich meine, man kann ja zum Beispiel Hunde trainieren einfach. Oder? Also, dass man dieses Gag-Vakuum. Man muss die Bombe ja nicht an sich tragen, man kann einfach einen Hund trainieren. Das hat man im Weltkrieg auch gemacht. Das mache ich mittlerweile auch öfter gerne. Hörst du das? Es lacht niemand darüber. Einfach mal die Gags von 2013 nochmal auskramen. Das war 2013 auch groß. Ja. Nein. Was war denn noch so? Ja, war viel, ey. WM. Fußball irgendwas? Fußball war. EM. Habe ich überhaupt nicht mit. Doch, da war ich im Urlaub. Da war es. Ein langes Jahr war. Richtig lang dieses Mal. Ja, kam mir lang vor. Aber was machst du an Silvester? Weil Silvester ist auch immer so spannend. Eigentlich bin ich kein Ritual-Tradition-Mensch. Finde ich immer ein bisschen blöd. Aber man ist dann doch so in einem gewissen Ritus gefangen, oder? Also Silvester und auch gerade so dieses ganze Neujahr, was man über die Feiertage macht. Man hat so ein paar Macken hat jeder Mensch immer. Ich zicke zum Beispiel immer in MMORPG. Also egal, ob ich Zeit habe oder nicht, aber ich nehme immer meinen großen PC mit nach Hause und zock irgendwie ein Morb. Was zockst du denn? Star Wars The Old Republic. Ah, okay. Ja, ich schaue mir jedes Jahr die Herr-der-Ringe-Trilogie an. Sämtlichem Bonusmaterial bin ich immer dabei. Da kann ich mich so richtig einwickeln in so eine schöne Decke. Doch. Ja? Ich bin Nostalgiker, durch und durch. Und deswegen, Herr der Ringe, schaue ich mir immer an, bin ich immer dabei. Wahrscheinlich Prinzessin Mononoke werde ich mir nochmal schön auf den Zahn legen. Sowas in der Richtung. Ich werde eine Menge DVDs rippen. Oh, Filmtipps? Wollen wir mal Filmtipps für die Feiertage rausgeben? Die Podcast-UFO Weihnachts-Filmtipps. Auf Platz 5, 10. Wie heißt der? Dude Who Stole My Car? Okay. Auf Platz 14, The Lobster. Hast du den gesehen? Ja. Ja. Auf Platz 13, Silent Hill. Auf Platz 12, Swiss Army Man. Auf Platz 8, Cuando Loco Tareadas. Ein brasilianischer Film, das ist gut. Auf Platz 7, Bibi und Tina, voll verhext. Und auf Platz 1, 8 Mile. Somit das sind so eine Menge Tipps dabei. Was war dein Film des Jahres? Ah, oh, schwierig. Ja, für Star Wars, oder? Weiß ich nicht. Was? Star Wars? Nee. Echt nicht? Ja, schon ein guter Film, aber ich weiß nicht, der beste Film. War ein Film, den man schon mal so ein paar Mal gesehen hat. Also der beste Film, ich finde Swiss Army Man hat mich mehr... Ja, Swiss Army Man fand ich auch richtig gut. Ja, schau dich den auf jeden Fall noch an. Der hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ich finde aber auch 10 Cloverfield Lane, echt cooler Film. Mhm. Den fand ich wirklich gut. War Room schon dieses Jahr? Nee, letztes Jahr, ne? War schon Oscar, ne? War mein Oscar-Verleihung. Aber kam durch und da gibt's später. Ja, das wird auch wieder cool. Ja, Oscars. Ja, schön die Nacht durchmachen. Und ne? Golden Globes werden diesmal moderiert von Jimmy Fallon, nicht mehr von Ricky Gervais. Und das ist auch genau, das ist das, was mich nervt. Die Welt wird zu Jimmy Fallon. Die Welt wird nämlich zu, das sage ich gerade mit einer Amerika-Flagge um mich herum, aber die Welt wird zu einer Art verweichlichtes, lache. Ich vermisse Craig Ferguson. Die Welt wird weniger wie Craig Ferguson. Du, Craig Ferguson ist weg. Und die, vergiss es. Ja, aber auch Ricky Gervais wurde jetzt abgesetzt. Das sind diese ganzen wie abgesetzt? Bei den Golden Globes. So. Das ist ja, dann, gut, aber das war ja eh eine Farce. Das, aber das, die Welt wird verweichlicht. Die wird zu einer leichten Unterhaltung. So eine ganz leichte, aber seltsame, nervige Unterhaltung. Mir ist tatsächlich eher das Gegenteil aufgefallen. Und zwar mein Unwort des Jahres 2016, Satire. Ja. Ich kann Satire nicht mehr hören. Ich hasse Satire mittlerweile. Ich hasse es. Die ganze Erdogan-Nummer haben wir auch mitgemacht. Dieses konstante, alles muss politisch jetzt sein, zeitaktuell und Satire, Satire, Satire und immer dieses, man erhebt sich so, man, es ist so leicht, es ist mittlerweile zu leicht, auf Applaus zu bekommen. Es ist zu leicht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Du musst nur jetzt irgendwie gerade zu diesem Berlin-Scheiß irgend so einen Post rauslassen, wegen, ja, jetzt nicht auf die AfD hören und du hast 120 Likes. Es ist zu leicht. Wir haben keine aufgeklärte Gesellschaft mehr, die sagt, das ist scheiße, das ist einfach nur Nonsens. So, das bringt keinem was. Man, dieses Filterblasen, ich bin schon wieder völlig, aber dieses Filterblasengedöns, so dieses, niemanden, mit dem du gerade sprichst, wird diese Botschaft irgendwas auslösen. Alle, mit denen du gerade sprichst, wenn ich auf Twitter schreibe, ich finde die AfD doof, hat das keinen Effekt. Ja. Weil alle, die mir folgen, finden die AfD eh schon doof. So, von daher, das ist nichts. Ja, genau. Man holt sich gegenseitig einen runter, man befeuert sich gegenseitig. Ja, und das ist auch dieses Late-Night-Show-Prinzip. Man fühlt sich so toll, aber es erreicht nichts. Wenn Stephen Colbert da steht und 18 Minuten lang darüber redet, wie toll das Land eigentlich ist und was das Land alles eigentlich könnte und so, dann hat das keinen Effekt. Ja. So, dann spricht er dann exakt die Leute an, die Trump gewählt haben. Die schauen diese Sendung nicht. Und der kriegt immer noch jedes Mal Applaus, wenn er irgendwie was gegen Trump sagt. Wo man einfach sagen kann, so, das bringt nichts. So, das ist kein Mut. Das ist kein Risiko. Aber Filterblasen auch so ein Ding. Das ist mein Wort des Jahres. Filterblasen. Okay. Weil, guck mal, das ist auch nicht wirklich was Neues. Pre-Social Media mäßig wurde das auch schon benutzt. Wurde das nicht benutzt, aber war das auch schon ein Wort, was bei den Menschen angekommen ist im Alltag. Leute haben sich immer mit Leuten umgeben, die tendenziell eher Gemeinsamkeiten mit ihnen haben. Aber es war transparenter. Es war transparenter. Heute ist es nicht mehr transparent, weil Facebook ist eine viel transparenter. Nein. Facebook zum Beispiel. Klar. Nein, Facebook ist komplett intransparent. Facebook ist ja mittlerweile mehr oder weniger scheißegal, was du geliked hast oder was nicht. Die können ja auch von Seiten, die du geliked hast, dir einfach die Posts nicht anzeigen. Die schauen einfach, was genau du willst, was genau du brauchst, was genau die Leute bezahlen, die Werbung zahlen. Du kannst genau als Werbetreibender auf Facebook genau zahlen. Ich möchte, dass genau die Leute, die sexuell frustrierten zwischen 16 und 18, die irgendwie noch unstimmig über die Wahl sind, kannst du genau targeten und dann kriegen die das, ohne dass sie wissen, warum die jetzt das Ding da kriegen. Du hast keine Ahnung mehr, warum der Post in deiner Timeline auftaucht. Also, so wie er auftaucht. Wenn du ein bisschen nachdenkst, hast du die Ahnung. Nein, du weißt es einfach. Du kennst die Algorithmen nicht. Du weißt nicht, was Facebook gerade macht. Es ist nicht transparent. Wenn du dir eine Tageszeitung kaufst, dann weißt du, okay, ich bin Bildleser oder ich bin SZ-Leser. Aber das ist transparent. Du hast die Entscheidung klar offen. Ja. Aber das, was du bekommst, ist nicht mehr transparent. Das bei Facebook, was du bekommst, ist relativ transparent. Nee, ist überhaupt nicht transparent. Auf jeden Fall. Leute, mit denen du interagierst, Posts, mit denen du interagierst, das sind alles Dinge, die den Algorithmus befeuern und die kriegst du nochmal. Es gibt AdRank, heißt der Algorithmus von Facebook. Ja. Und der hat drei verschiedene Prinzipien. Das eine ist Aktualität, das andere ist, Affinität und das andere ist Interaktion. Ja, und Werbung, wofür halt Leute gezahlt haben. Klar. Das kriegst du eher. So, aber was kriegst du denn da? Du gibst ja auch Informationen über dich preis. So, und du weißt ja, welche Informationen du über dich preisgibst, weil du die ganze Zeit preisgibst. Wenn du ein bisschen reflektiert bist, ja, du weißt ja nicht, auf welche der Informationen du preisgibst, die sich beziehen. Was genau damit jetzt gemeint ist. Aber man meint ja mit Filterblase auch nicht unbedingt die Werbung, die dich erreicht, sondern in erster Linie die Informationsblase um dich herum. So, Werbung ist ein kleiner Teil davon. Aber vor allem zählt doch dazu auch die Leute, deren Mitmeinung du noch entgegenbekommst, die Zeitungen, die Medien, von denen du noch aber ich meine, wenn du jetzt ganz lange nur Posts, Likes und liest, die halt irgendwie eine bestimmte Meinung befeuern, wirst du irgendwann keine Posts mehr bekommen, die dieser Meinung widersprechen. Richtig. Genau, und dadurch bist du halt komplett gefangen. Du denkst aber trotzdem noch, Facebook wäre ein neutrales Medium. Und auch wenn du Seiten likest, die irgendwie eine gegenteilige Meinung haben, kriegst du die irgendwann nicht mehr, weil dir genau das geliefert wird, was du lesen willst. Ja, und du damit einfach aber genau die auf deine... zugrunde, dass du glaubst, dass du nicht von der Existenz von Filterblasen weißt. Weil du hast gerade selber gesagt. Es kommt auch an, in welchem Maße. Aber es kommt auf jeden Fall zu einer Radikalisierung von Meinung, weil du immer mehr dasselbe kriegst. Früher waren Filterblasen vor allem, das Coole an der heutigen Zeit ist, dass du dir aussuchen kannst, in welcher Filterblase du bist, zum gewissen Teil. Früher. Na, das glaube ich eben nicht. Schau mal, früher warst du war deine Filterblase, war deine Familie. Du hast mit Leuten am Tisch gesessen, die haben da teilweise über Ausländer gemotzt und so und waren anderer Meinung. aber trotzdem waren die in deiner Blase sozusagen. Und deswegen deine Blase war durchlässiger. Heutzutage kannst du dir, je nach was du likest, was du für Channel abonnierst bei YouTube, kannst du dir schon eher aussuchen, mit wem du. Du kannst genau, Freunde, kannst du blockieren. Dann kommt ja noch der Algorithmus dazwischen, der dir genau aussucht, was davon du kriegst. Aber der Algorithmus ist ja nicht mega undurchsichtig. So oder so, ich glaube, es ist einfach nicht mehr so transparent. Wenn dein Vater am Esstisch sitzt und sagt, Ausländer sind scheiße, weißt du, das ist der Absender, der weiß das und wegen. Aber du weißt bei Facebook nicht immer, warum jetzt gerade dieser Post genau gerade erscheint. Nein. Und was dir damit gesagt werden soll. Oder wer dahinter steckt, wer dafür gezahlt hat. Oder unter welchen Prämissen das jetzt hier genau steht. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein anderes Problem. Gags. Nein, das Jahr war nicht nur lustig. Doch, es war schon lustig. Es war richtig lustig. Louis C.K. war richtig gut. War richtig gut. Mir richtig gut gefallen. Richtig lustig. Das hat richtig Spaß gemacht. Kann man das eigentlich schon anschauen, das Special, was wir gesehen haben? Da freue ich mich echt auf die Audio. Ja. Ich glaube, man hört dich lachen. Du hast sehr laut gelacht. Du hast laut Podcast-UFO gerufen. Ich weiß nicht, ob man das noch hören kann. Ja, aber rückwärts. Für Leute, die jetzt rückwärts hören. Ja. Damit es klarer herauskommt. Du, ich bin gespannt auf das kommende Jahr. Ja. Ich erwarte viel. Was könnte noch alles passieren? Ich meine... Hast du Vorhersagen? Die Top 5 Vorhersagen? Top 5 Vorhersagen. Ich glaube, Trump wird ein cooler Präsident. Also wirklich im Ernst. Weil der will an der Macht bleiben. Und deswegen macht er Dinge, die nicht blöd sind, sondern macht Dinge, die ihm maximal helfen, seine Macht zu erhalten. Leider ist da Demokratie einfach ein Spaßverderber. Deswegen glaube ich, wird das ein cooler Präsident, der ab und zu mal für die eine oder andere Schlagzeile sorgt. Oh, da habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, es wird eine große Innovation im Bereich des Stroms geben. Es gibt Ende 2017 gibt es kabellosen Strom. Weit verbreitet. Das ist meine Prophezeiung. Du wirst da nichts mehr in dein Handy stecken müssen, um es auszuladen. Gibt es jetzt schon teilweise, aber es gibt es durchgehend. Es gibt kabellosen Strom. Es wird das Jahr von Tesla und anderen Elektroautoherstellern. Oh ja, stimmt. Elektroautos. Weil nächstes Jahr kommt das Modell 3 auf den Markt. Das ist ein wirklich bezahlbares Modell. 38.000 Euro oder sowas. Erschwinglich. Das sind 38 Boosted Boards, das geht. Das schafft, kannst den Preis bitte nicht so auf hier und das, damit kann man richtig lange fahren, hat ordentlich Geschwindigkeit, nicht ordentlich aus. Also macht alles das zum ersten Mal richtig, was ein Elektroauto richtig machen müsste. Disclaimer, Stefan hat Tesla-Aktien, ne? Also das ist jetzt schon ein bisschen... Deswegen kauft Tesla-Aktien, kauft oder Autos, ist mir eigentlich egal. Ich weiß nicht genau, wie der Aktienmarkt funktioniert, also am besten beides. Das würde mir wahnsinnig helfen. Das ist, glaube ich, das. Eine Prophezeiung, ich glaube Ende 2017 werden Joko und Klaas keine Rolle mehr spielen. Das glaube ich. Meine Prophezeiung. Hui. Oh, ich weiß, es ist heiß. Ist ein heißes Eisen. Ist ein richtig heißes Eisen. Aber ich prophezeie. Ich glaube, ich habe nächstes Jahr meinen ersten Nightwash-Auftritt. Ja, das kannst du dann genau mit dem Soundbite aus der Podcast-Folge sagen. Letztes Jahr habe ich es vorausgesagt. Jetzt stehe ich hier mit meiner Amerika-Flagge um die Schultern. Ja, das wär interessant. Und war auch ein bisschen uncool, aber auch interessant. Was Vulkane? Ich glaube, Vulkane werden eine große Rolle spielen. Das stimmt. Oh, jetzt sage ich mal was. Man spricht beim Finanzmarkt und Immobilienmarkt, was ja sehr eng zusammenhängt, von 8-Jahres-Zyklen. Also eigentlich wäre dieses Jahr wieder die große, der große Krach eigentlich nötig gewesen. Krach. Das ist auch ein Fachbegriff aus deiner größten Arbeit. Der große Krach, der große Uiuiui. Der große Upsala, Moment. Der kommt, glaube ich, dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird es einen großen Finanzeinbruch geben. Ja? Ja. Ja? Ja. Okay. Doch, nächstes Jahr im Juni. Da gibt es einen großen Einbruch. Dann gehen den Leuten, vor allem in China, gehen denen die Augen auf, soweit es geht. Die Chinesen werden große Augen machen. Also so, ne? Bin ich schlecht. Ah, ich hab... Das ist von Stromberg, ne? Nein. Der wird sich schwarz ärgern. Ja, das ist von Oder Schwarz. Ich weiß nicht so schlecht. Ich habe eine Startup-Idee. Vielleicht unterstützt du mich da. Und zwar, wenn man im Bett liegt, hätte ich gerne so ein Gestell, was den Laptop, wo man den Laptop einklinken kann, dass man im Liegen Netflix gucken kann, zum Beispiel im Bett. Das gibt es schon, glaube ich. Mit dem Mac. Das gibt schon. Ja, das habe ich auch dann nach Aber nach essbar. Das ist meine Idee. Pass auf, Berlin. Meine Idee war eher, dass es ein bisschen leichter ist, ein bisschen vielleicht nicht so aufwendig, weil die haben dem so Kranhebel-Mechanismen drin, die das Ganze ein bisschen groß und unhandlich machen. Und wenn jeder einfach so ein Ding, was man so wegstellen kann, wie so ein Hocker, das wäre schön. Meine Side-Idee ist, ich will sowas haben, weil auch aus diesem Bettliegen-Gedanken herausgedacht. Ne? Jeder lag schon mal im Bett und dachte sich, oh, wenn ich jetzt die Macht hätte, könnte ich mir diesen Oreo, der da irgendwie drüben neben dem Mülleimer liegt, könnte ich mir herziehen. Jetzt kommt die Greifzange. Warum nicht einfach so ein kleines Ding nehmen, aber das so kleine Pfeile verschießt, die sie irgendwo entweder dran haften oder drin stecken und man dann so ein Draht zurückziehen kann. Das ist auch nicht so schwer zu machen. Ich meine, da muss halt nur irgendwie Kraft drin sein, da muss halt ein schöner Ottomotor, ein schöner Dieselmotor, du musst halt einmal schön anschmeißen. Und dann schießt du das Ding halt raus, vielleicht mit Knallladung, Gas. Das ist ja, oder so ein kleines Ingenieursteam Device, oder so ein kleines Device, was du, so ein kleiner Beamer, der an deine Zimmerdecke das Video beamt. Finde ich nicht schlecht. Mhm. Halt irgendwas, so irgendwas man, Neues. Irgendwas, dass man im Liegen bleiben kann. Ja. Ja, Innovation ist, glaube ich, ein großes Stichwort nächstes Jahr, glaube ich. Da wird sich wirklich was tun. Oh, ich glaube, nächstes Jahr wird Leben im All entdeckt. Aber so nicht, dann wird die Bild wird machen, oh, wir haben Aliens entdeckt und so, aber das sind die uncoole Art von Aliens, so Bakterien oder sowas wird entdeckt, auf dem Mars oder sowas. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich glaube, man wird anfangen, Planeten zu verbinden. Man wird auf dem Mars eine große Öse anbringen, Projekt Öse, und dann einfach so eine riesige Metallöse in den Planeten lassen. Den Nasenring. Und dann auch in die Erde und die einfach mal verbinden, einfach mal schauen, was passiert. Einfach sagen, Leute, scheiß mal auf alles andere, wir gucken jetzt mal, was passiert. Und eine große Kette von Erde zu Mars und die einfach aneinander hängen, wenn die ganz nah sind und dann gucken, was passiert. Aber auch so eine auch so eine Kette, wo dann unten irgendwie Boss-Move oder so. Ja. So eine Goldkette, ja. Wo unten noch so was dranhängt. Ja, das und der Mond so denkt, wow, die geil. Sind ziemlich cool. Aber was würde passieren? Würden die aus der Umlaufbahn kommen und würde man ins All geschossen werden? Was passiert dann? Ist schon klar, dass du gerade von einer Kette sprichst und von Planeten. Ja. Ja. Aber wir würden auch, glaube ich, instant erfrieren. Ich glaube, wenn wir nur so 20 Zentimeter weiter von der Sonne weg sind, sind wir doch so alle sofort tot. Ja. Das ist ein echtes Problem. Ja, das ist wirklich ein Problem. Aber das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil der Abstand zur Sonne ist ja nicht das Problem, sondern die Erdkrümmung ist ja für die Jahreszeiten ja und sowas halt. Also der Abstand ist gar nicht so wichtig. Doch, der ist schon sehr wichtig. Nee, der Abstand, also wichtig für die Jahreszeiten halt nicht zum Beispiel. Da, weil du bist ja auch... Ja, nee, nicht für die Jahreszeiten. Ja, die Erde dreht ja auch keinen klaren Kreis um die Sonne, sondern ellipsenförmig. Und wenn es da ein bisschen weiter weg ist, ist bei uns genauso warm, wie wenn es ein bisschen näher dran ist. Nur die Jahreszeiten, heiß oder kalt, entscheidet halt die Erdkrümmung. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz seltsam, Leute. Leute, da muss was passieren 2017. Ja, das kann so nicht weitergehen. Ich will die große, wir brauchen keine Jahreszeiten mehr, Initiative von Donald Trump haben. Die ist doch auch, Jahreszeiten sind auch scheiße. Vor allem, es ist doch auch ökonomisch Quatsch. Wenn man die Erdachse einfach mal entkrümmen könnte und dass sie einfach mal wieder gerade steht, dann wäre immer Sommer und die Ernte könnte jedes Jahr viermal gemacht werden. Man könnte im Winter können da viele Dinge nicht angebaut werden. So Äpfel kann man nicht gut machen, Kirschen sind nicht da und und Himbeeren und sowas. Ja. Meine Lieblingsfrüchte. Das war auch doof, ne? Ist ja halt doof. Und dann könnte man halt, wenn nur Sommer. Das wäre schön. Dann kannst du mit Bauchfall rumlaufen, wie den einen Tag, als es so warm war dieses Jahr. Oh ja, das wo du Bauchfall rumgelaufen bist. Wo ich Eis gegessen habe, ne? Oh, Waldmeister-Eis mit Vanille-Eis habe ich für mich entdeckt. Schön zwei Kugeln Eis vom Eismann. Das ist schon toll. Ich verbinde den Sommer ja, dieses Jahr haben wir viel Frisbee draußen gespielt auf dem Hof und haben uns das Projekt ausgedacht. Wir haben viele Frisbees über den Zaun geworfen, viele Frisbees verloren. Viele seltsame Nebenschauplätze entdeckt in Köln. Ja. Aber das war schön, da haben wir kreativ uns ein bisschen verwirklichen können. Ja, nichts davon umgesetzt, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich dieses Jahr kreativ mehr verwirklicht als in den anderen Jahren. Ja, das ist schön, das freut mich. Ja, das finde ich auch schön, das ist beruhigend. Ja. Für nächstes Jahr, da plane ich noch mehr. Wie geht's mit dem Podcast-UFO weiter? Die Fans schreien nach einem Live-Auftritt. Ja, also nächstes Jahr, ich würde sagen, auf jeden Fall machen wir nächstes Jahr live mal was. Wir machen ein Event. Ja. Wie dieses Event aussieht, ob es irgendwas, wie sagen wir jetzt, eher Jahrmarkt-eskes wird, ob es eine Schießbude wird, ob es Zuckerwatte wird oder ob es wirklich jetzt so ein Live-Event mit Zuschauern ist. Aber es gibt ein Event. Wird sich zeigen. Es gibt auf jeden Fall, das können wir hier schon mal versprechen, wenn es nicht ausgeschaltet wird, dass wir hier ein Event starten werden. Ja. Eine Tombola. Bingo-Abend oder Tombola, finde ich schon schön. Nee, einfach eine Tombola, die große Podcast-UFO-Tombola. Ja, Dart. Darts. Dart. Nochmal, Napoleon Bonner Dart. Can't live with Dart you. Das ist in einem gewissen Dart. Stop playing games with my Dart. Die große Dart-Show. Ja. Yep. Modern Dart. Ja, sowas in der Richtung. Sowas in der Richtung. Könnte man machen, ja. Tombola hätte ich auch Lust. Eine Ausstellung. Was ist für dich die wichtigste Farbe bei einem Weihnachtsbaum? Also, weil man muss sich entscheiden mit den Kugeln. Nimmt man einen grünen Baum oder einen blauen Baum? Richtig. Man muss sich auch dann irgendwann entscheiden, welche Kugeln nimmt man und ist das Farbbild, ist die Farbpalette der Kugeln passend? Ich mag die silbernen. Ich finde, silberne passen gut zu grün. Silber und grün passt gut zusammen. Aber du musst noch eine andere Farbe, eine Komplementärfarbe. Ist klar. Ist klar. Das ist klar. Das ist uns beiden klar. Ich bin ja immer für Rot. Bordeaux-Rot finde ich schön. Oder ja. Gold, aber da passt besser mit Silber. Braun. Ich habe letztens gehört, dass es Menschen gibt, die 4 so Farbzäpfchen haben. Weil der Mensch hat ja 3. So. Der kann ja sehen, glaube ich, gelb, grün und rot oder irgendwie sowas. 3 alle anderen Farben kann ich nicht sehen. Und alle anderen Farben sind eine Mischung. Das heißt, irgend so ein Viech hat 2 und kann 2 Farben sehen. Der Mensch hat 3 und kann dadurch 1000 Farben sehen. Einfach, weil man die mischen kann. Und die 2 kann man ja auch mischen. 2, ja, ja, komm. Aber es gibt tatsächlich durch Mutationen auch Menschen, die haben 4. Die können also nochmal Potenz oder Wurzel oder was auch immer, wesentlich mehr Farben sehen als alle anderen. Das Problem ist nur, dass die Wissenschaftler davon ausgehen, dass sie das gar nicht merken, weil die das nicht lernen, weil die mit Leuten und Farben in der Hinsicht lernen, wie alle anderen Menschen auch, und es dadurch gar nicht checken und es verkümmert, weil die das nie verwenden, diese Fähigkeit, aber die einfach enorm viel mehr Farben sehen. Und die kann man tatsächlich durch Blutproben rausfinden. Wer diese und Frauen haben die häufiger als Männer, und da wurde tatsächlich mehrere Frauen gefunden, die diese zusätzliche Farbzäpfchen haben, und dann hat man diese Farben. Dieses Jahr wurde eine Farbe auch entdeckt. Echt? Das sind auch so Dinge, die Violett oder was? Nee, so eine Farbe entdeckt. Leute, komm mal kurz zusammen. Ich hab hier was. Was ist das hier? Was denn? Ja, was ist das hier für eine Farbe? What? Ja, hier, guckst du doch mal an. What? Alter, von näher. Was ist das denn? Ich hab das noch nie gesehen. Was ist das denn für eine Farbe? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist ein Anspitzer, da sind wir uns einig. Ja, ja, klar. Aber was ist das, wie würdest du die Farbe beschreiben? Pelikan, aber was? Hä? Vielleicht, ich glaube, du hast eine neue Farbe gefunden. Ja, und dann, so war das, kann ich das vorstellen. Ich bin 1,5 Stunden weiter. Gut, aber alte Impro-Technik. War das nicht auch bei The Dress so? War das dieses Jahr? Ja. Nee. Doch. Naja, mit diesem Kleid, wo manche sagten, das wäre weiß-gold, manche dachten, das wäre blau-schwarz. Sowas ähnliches, ja. Aber da sind sich ja bis heute die Wissenschaftler nicht so ganz einig, was das eigentlich für eine Farbe hatte. Und warum, doch, aber warum manche das nicht sehen konnten und manche es anders. Ja, ja, genau. Das ist auch sowas. Vielleicht ist das mit den Farbzäpfchen. Ja, kann sein. Auf jeden Fall haben die diese Blutproben alle gesammelt und die haben dann tatsächlich ein paar Frauen gefunden, die haben, und haben die dann besucht, die Wissenschaftler, aber die waren irgendwie gerade einkaufen oder so und konnten nicht. Ich glaube, Lebensmittelindustrie wird nächstes Jahr großen Fortschritt machen. Oi. Die werden nämlich entdecken, wie sie den Geschmack manipulieren können. Wie sie den Geschmackszäpfchen Stimulus so präparieren können, dass selbst sehr, sehr gesunde, leckere Sachen noch geballten Geschmack haben. Ja, ja, ja. Darauf würde ich mich freuen. Das wäre eine schöne Innovation. Das fände ich richtig gut. Nächstes Jahr wird es wieder im März geben, es wird wieder im April geben. Eigentlich bleibt viel so, wie es ist. Ja, die gleichen Monate. Jedes Jahr. Toll. Kann man sich auch mal was Neues ausdenken. Neuer Star Wars. Alles neu. Nicht? Ja, es gibt wieder einen neuen Jurassic Park, einen neuen Star Wars. Das ist jedes Jahr so, ne? Jedes Jahr wird immer mehr ritualisiert. Auch die Popkultur. Ja. Irgendwann ist es ein Zyklus. Wir wissen, morgen ist der 13. März, ach, heute kommt der nächste, wie jedes Jahr der neue Jurassic World raus. Ich hatte tatsächlich letzte Woche so eine Art Erleuchtung oder so. Ich habe mir erst Rogue One gesehen und der Film ist, den habe ich irgendwie nicht verdaut. Der ist mir irgendwie, ich konnte den nicht verdauen, weil der hat so viele merkwürdige Dinge in mir ausgelöst, wo ich mir dachte, es läuft irgendwas richtig schief gerade. Irgendwas ist faul hier richtig. So, wenn du in die Wohnung kommst und du hast so einen Hauch von einem Geruch und merkst dir, hier ist irgendwas gestorben drin. Hier waren und so war dieser Film auch. Genauso war dieser Film auch, weil es alles so, man dachte sich dann, oh, das ist jetzt der coole Darth Vader-Moment. Und wo man sich dachte, so habe ich früher nicht Filme geschaut, zu sagen so, oh, wann kommt der Darth Vader-Moment? Und ja, das war so genau Darth Vader und so, ah ja, genau so richtig, so kennen wir ihn. Und das hat genau gepasst, wo man sich denkt so, so hat man früher nicht Filme geschaut, sondern da hat man halt einfach das Genirn sehen und jetzt nicht so, oh, ja, das passt überhaupt nicht zu den Rebellen, das so zu machen und so. Und das ist alles so wahnsinnig meta und analytisch und so. Und dann habe ich tatsächlich aber danach den neuen Jim Jarmusch-Film gesehen mit Adam Driver, Patterson heißt der, der ein komplett weirder Film ist, der total ruhig ist, mega entspannt, gar nichts Großartiges erzählt, irgendwie nur so ganz so vor sich hin rödelt und so, aber man so ganz wohlig ist und so. Und ich, auch diesen, der Film mich total berührt auf eine Art, aber ich konnte gar nicht so sagen, warum, und ich wollte ihn gar nicht groß interpretieren oder jetzt groß, was will das alles heißen oder hier und da, sondern ich bin einfach so ein Kino gegangen und dachte mir einfach, geil, so, das ist irgendwie, hat was mit mir getan. Und dachte ich, okay, cool, so sollten eigentlich Filme sein, so mal ein originelles Lebensgefühl, mal irgendwie so eine andere Welt eintauchen, ein anderes Leben eintauchen und nicht immer dieses, oh geil, jetzt ist jetzt genau der Prinzessin-Leia-Moment und oh cool, die alten Geräusche und so, das ist alles so wuselig irgendwie, weiß ich nicht. Das war für mich irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, ich muss mal alles überdenken. Das gerade. Ding, Film stirbt, also das Problem ist, Film stirbt ja gerade. Und zwar wird es ja auch, also Leute lieben ja gerade Serielles. Serien haben in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Serien, waren auch ein großes Ding. Ne? Und dann geht es halt jetzt los, dass auch das Kino so ein bisschen übernimmt. Filme reichen Menschen nicht mehr. Und deswegen werden jetzt Kosmen gebaut. Es gibt einen Harry Potter-Kosmos jetzt neu, es gibt den Star Wars-Kosmos, es gibt den Marvel, den DC-Kosmos. Leute lieben das, augenscheinlich. Ist das gerade der neue heiße Scheiß. Und man liebt es, Filme miteinander zu verschwurbeln. Und Leute wollen diese Anspielungen. Leute wollen, Momente sind wichtiger als Szenen. Ja, sie wollen halt vor allem Sachen essen, die sie schon mal gegessen haben. Sie wollen Sachen haben, die sie kennen, weil einfach, ich glaube, diese Kluft. Aber das ist eine Produzentensicht. Ja, nee. Die Produzentensicht ist. Ja, aber das ist ja okay, klar, darum geht's ja. Ja, genau. Und das ist aber das Problem, weil ich glaube, mir fehlt Mut. In diesem Jahr hat mir Mut gefehlt und ich wünsche mir für nächstes Jahr, wünsche ich mir Mut. Gib kreativen Leuten Freiheit, Dinge zu tun. Aber darum geht's nicht. Nein, das Problem ist, Filme sind zu teuer. Es gibt einfach eine große Kluft. Es gibt einfach nur noch die fucking riesigen Blockbuster-Filme, die alle so brutal teuer sind, dass jeder, der mit Mut kommt, sagt, ja, haha, Mut. Wenn das Ding nicht läuft, verlieren wir alle unseren Job. Weil jeder Film so fucking teuer ist, dass er einfach ganze Studios in den Abgrund stürzen kann. Und man muss für jeden Film erstmal mehrere Millionen Euro Marketing, völlig egal, was der Inhalt ist, scheiß drauf. Das stimmt. Du musst erstmal 200 Millionen Euro Marketing und wie viel der Film dann kostet. Der Film kostet dann nochmal so viel, aber das ist dann eigentlich relativ irrelevant, weil du brauchst erstmal so viel Marketing, um diesen reizüberfluteten Markt überhaupt noch an Land zu kommen. Aber das brauchst du ja bei jedem Film. Und dann muss der Film so eine sichere Bank sein, dass da auf gar keinen Fall im ersten Wochenende irgendeine ganz furchtbare Kritik kommt. Deswegen machst du lieber einen passablen Film, als einen richtig guten Film zu versuchen, der dann vielleicht scheitert. Das ist doch klar. Du gehst nicht mehr all in, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, weil die Stakes zu hoch sind. Und es gibt diesen Middle Ground einfach nicht mehr. Es gibt dann diese ganz kleinen Indie, die total abfacken und crazy sind. Aber so diese normalen, mittleren Filme sind immer weniger. Manche Filme schaffen das ja. Und da meine ich, einen Trend zu erkennen. Das ist sowas wie Swiss Army Man Lobster. Das ist einfach so ein cooler Indie-Charakter. Die muss man suchen und finden. Und die haben keine großen Zahlen. Ja, die werden nicht belohnt. Ich finde, doch, für Filme haben die haben schon okay Zahlen. Natürlich können die nicht mithalten und so. Das Ding ist nur, alle Filme, die man sich gerade anguckt, sind halt Intellectual Property von was Größerem. Einfach, die haben eine Bank, die haben eine Grundgesamtheit an Leuten, wo Produzenten sicher gehen können, dass sie es da ins Kino gehen werden, mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Und ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen gegenwirken als Konsument. Einfach nicht in den Filme gehen, in die man nicht unbedingt reingehen will. Und aber das ist für mich die Schattenseite vom Aufstieg des Nerds. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, der Nerd wird immer mainstreamiger, Superhelden, Comics dominieren, was niemand hätte vorstellen können, dass Comichelden das Uncoolste, was es überhaupt gibt, plötzlich absoluter Mainstream ist und ihr sich dafür interessiert. Der Tod von Superman damals war in den Nachrichten. So, das war einfach ein Riesending. In Zeiten von Comicbuchheften. Ganz früh, als es nichts gab. Ja. Aber jetzt sag ich mal so, als wir klein waren oder aufgewachsen sind oder sowas. Ja, gut, weiß ich, das ist halt so krass dominant, ist glaube ich nicht. Der Aufstieg der Nerds. Ja, genau, der Aufstieg der Nerds. Und das analytische Gucken. Ja, zu diesem ekelhaften nee. Und man, dieses Anspielungen und es muss sich alles wiederholen und mein Comfort Food und ich will genau das und das ist einfach nicht mehr so dieses, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da so eine unglaubliche Starrheit im Denken entstanden ist, die sich nicht mehr auf was wirklich völlig Neues einlassen wollen. Und wir haben beide gleichzeitig gesagt, nach Rogue One hatten wir so Bock auf die Prequels. Ja. Und ich hab noch nicht geguckt, aber ich habe so Lust, ich habe gestern so kurz davor Episode 1 oder 2 zu gucken. Ja, weil die komischerweise wesentlich mutiger und experimenteller sind. Die sind eine komplette Fehlschläge, aber man merkt, okay, da irgendwie neue Welten mit den Gungans, die Gungans sind eine ganz eigene Welt und die führen ihren eigenen Krieg. Eine furchtbare Welt. Das ist alles schlecht, spannend, aber es ist besser als dieses 100-mal wiedergekaute. Ja, man hat irgendwie Bock darauf, aber das ist ja gerade, und das ist ja auch eine alte philosophische Denkweise, dass man Dinge überkompensiert. Hat es nicht Hegel auch gesagt? Die Geschichte lehrt einem doch, dass man überkompensiert. Und die ganze Zeit ist wie eine Sinus-Sinus-Kurve, die langsam die Mitte findet. Und das ist doch gerade, wir befinden uns einfach gerade in einer Welt, man hat bei den Prequels hat man die, ist das Experiment nach hinten losgegangen, so und jetzt geht man wieder in Richtung Fanservice, in Richtung, wir geben den Leuten das, was sie wollen. So, jetzt in Episode 8 bin ich mir sicher, wird es wieder in eine andere Richtung gehen. Und dann geht es so langsam, gleicht sich das aus, man findet so eine Mitte. Da bin ich der festen Überzeugung, aber ja, also es ist kreativ ganz, ganz spannend, was die Industrie, ja, also Kreativindustrie ist für mich eh auch ein Oxymoron, geht einfach auch nicht zusammen. Da, weil Zahlen, das ist schwierig. Da haben wir auch unsere eigenen Erfahrungen. Ja, das ist natürlich immer schwierig, aber. Ja, klar, weil Kreativität kostet halt Geld. Manchmal kommt das bei rum, ja. Kreativität kostet halt Geld und Geld zieht auch eine große Verantwortung mit sich einfach. Und da muss man wissen, wie man mit der umgeht. Das ist auch eine Art Währung. Und da muss man gucken, wie man damit umgeht. Und das birgt natürlich auch Risiken, die keiner gehen will, das ist klar. Und keine Ahnung, wohin das führt. Ich habe echt keine Ahnung. Es kann auch nicht weiterführen. Also, es gibt ja nicht den. Es kann ja nicht den 800. Marvel-Film geben. Das wird nicht passieren. Ja, mal sehen, das ist schon eine Menge angekündigt für nächstes Jahr. Und ich sehe auf 9gag schon wieder die Posts. Oh, wie geil wird das nächste Jahr. So aber mit 120 Releases. Ja. Von wo ich mir denke, so Moment mal, auf der anderen Seite beschweren sich alle, alles wieder gekaut. Aber es gibt die große Masse, sagt noch, oh, das wird ein richtig geiles Jahr. Und dann posten die halt wirklich Listen. Irgendwie X-Men 8, X-Men 9, ja. X-Men 10. Wo dir nicht mal selber auffällt, dass das doch scheiße ist. Aber auch ich freue mich auf Justice League. Auch nee. Ich werde in Justice League gehen. Ich habe da keinen Bock. Ach, da habe ich Bock drauf. Nee. Das ist halt leider einfach ein Problem. Die Universen sind halt cool. Brauche ich nicht mehr. Und die sind irgendwann, sind die ausgehört, aber gut. Ja. Bist vielleicht weiter. Bist älter, bist erwachsener. Du bist erwachsener geworden in diesem Jahr. Ja. Das stimmt schon. Wir waren auf Spotify, wir sind auf Spotify gekommen. Wir haben eine Menge neue Hörer erschlossen. Freut uns auf jeden Fall. Schön, dass ihr mit uns auf diesem Weg gegangen seid. Wir entlassen euch jetzt erstmal in eine längere Pause. Also natürlich halt eine Weihnachtspause. Weihnachtspause, ganz normale. Kommt mal ein bisschen runter, relax, einfach mal ein bisschen, nehmt euch mal ein bisschen Auszeit, kommt mal irgendwie woanders rein und irgendwie malt mal ein schönes Gedicht oder so und kommt mal ein bisschen runter. Ja, und wie gesagt, ich finde das fand ich ganz gut von dir, dass du zur Originalität aufgerufen hast. Einfach mal, lass uns mal alle ein bisschen nächstes Jahr individuell sein. Bisschen weniger wiederholen, weniger Running Gags, weniger alles konstant. Und mehr immer man selbst sein. Auch brutal jeder Mensch will doch, das ist am Anfang, wenn man noch jünger ist, will man gerne sein wie alle anderen. Man will passen, man will ins Gefüge passen, man will in die Klasse passen. Irgendwann merkt man aber, dass Individualität das ist, was das Leben lebenswert macht. Ja. Und deswegen, lass uns mal alle ein bisschen origineller sein. Sucht eure Mitte und dann gehen wir nächstes Jahr in eine schöne, originelle neue Zeit. Herr Tietze, es war ein schönes Jahr. Vielen Dank. Auch an der Stelle. Mich. Dankeschön. Und ich freue mich auf das nächste Jahr und wohin der Wind uns noch wehen mag. Do you hear the people sing? Singing the songs of angry men. It is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of the drum echoes the beating of your heart. Beides funktioniert. Then the tomorrow comes.